Nein, mein lieber Rodion Romanowitsch, mit dieser Sache hat Nikolai nichts zu tun. Dies hier ist eine düstere, unheimliche Sache, eine moderne Sache, ein Fall unserer Zeit, wo das menschliche Herz sich getrübt hat, wo die Phrase zitiert wird, das Blutvergießen erfrischt, wo nur ein Leben in Komfort als lebenswert angesehen wird. Hier handelt es sich nicht um literarische Träume. Hier spricht ein durch Theorien überreiztes Herz. Hier sieht man eine Entschlossenheit zum ersten Schritt, aber eine Entschlossenheit besonderer Art. Er hat sich dazu entschlossen, wie man sich entschließt, sich von einem Felsen oder von einem Turm hinabzustürzen und ist zu dem Verbrechen nicht auf eigenen Füßen gekommen. Er hatte vergessen, die Tür hinter sich zu schließen und hat gemordet, zwei Menschen ermordet, aufgrund einer Theorie. Er hat gemordet, aber er hat es nicht fertiggebracht, das Geld zu nehmen. Was er aber zusammengerafft hat, verbarg er unter einem Stein. Es genügte ihm nicht, dass er einmal die Qual durchgemacht hatte, als er hinter der Tür stand und draußen an der Tür gerüttelt und an der Glocke gerissen wurde. Nein, er geht nachher noch einmal in die bereits leere Wohnung, noch halb im Fieber, um sich dieses Leuten in Erinnerung zu bringen, um wieder diese Kälte im Rückenmark zu spüren. Nun gut, zugegeben, dies ist in krankem Zustand geschehen, aber da ist noch etwas anderes. Er hat gemordet, hält sich aber trotzdem für einen ehrenwerten Menschen, verachtet alle Leute, wandelt als bleicher Engel umher. Nein, das hat nichts mit Nikolai zu tun, lieber Rodion Romanowitsch. Nein, hiermit hat ein Nikolai gar nichts zu schaffen. Er ist nicht der Täter. Die letzten Worte kamen nach allem, was Porfiri vorher gesagt hatte und das ganz so ausgesehen hatte, als nähme er seinen Verdacht zurück, völlig unerwartet. Raskolnikow begann am ganzen Körper zu zittern, als hätte man ihn durchbohrt. »Ja, wer ist dann aber der Mörder?« fragte er, es nicht aushaltend, mit atemloser Stimme. Porfiri Petrowitsch sank bis an die Stuhllehne zurück, auch er wie aufs Äußerste überrascht und wie erstaunt über diese Frage. »Wie, wer der Mörder ist?« wiederholte er, als traue er seinen Ohren nicht. »Aber Sie, Sie sind der Mörder, Rodion Romanowitsch. Sie sind der Mörder,« fügte er fast flüsternd, vollkommen überzeugt hinzu.